Deutschlandfunk. Hörspiel. Hymnisch gefeiert wurde der Roman, als er endlich mit über 50-jähriger Verspätung im Jahr 1999 in deutscher Übersetzung erschien. Der ungarische Schriftsteller Sándor Márai hatte Die Glut schon 1942 veröffentlicht. Als das Buch bei deutschen Lesern und Kritikern für Furore sorgte, war der Verfasser bereits tot. 1989 hatte er sich in San Diego das Leben genommen. Es war ein Leben, das vor allem geprägt war durch die Ruhelosigkeit eines Immigrantenschicksals. 1900 geboren, hatte Sándor Márai in den 40er Jahren vor den Nationalsozialisten fliehen müssen. Und mit der Emigration geriet der einst in Europa gefeierte Autor in Vergessenheit. Der Roman »Die Glut« führt uns in eine längst versunkene Welt. Ein ungarisches Schloss am Fuße der Karpaten ist die Kulisse für eine Geschichte um Liebe und Verrat. Im Anschluss an das Hörspiel stellt Karl Lippegaus den ungarischen Zimbalspieler Miklós Lukács vor. Die Glut von Sándor Márai. Am Vormittag hielt sich der General lange in seinen Kellereien auf. Als er schließlich nach Hause kam, stand zwischen den Säulen der Veranda, die von den feuchten Steinplatten modrig roch, sein Jäger. Was willst du? Und überreichte ihm einen Brief. Den hat ein Bote gebracht. Schon seit etlichen Jahren öffnete und las er keine Briefe mehr. Der General erkannte die Schrift. Er trat in die kühle Vorhalle und reichte dem Jäger wortlos Stock und Hut. Aus seiner Zigarrentasche holte er eine Brille hervor, stellte sich ans Fenster und begann im Licht, das durch die Ritzen der Rollläden hereinsickerte, den Brief zu lesen. Kein Mann soll auf 6 Uhr anspannen. Und er soll die Paradelivree anlegen und alles auf Hochglanz. Jawohl, gnädiger Herr, auf 6 Uhr. Um 6:30 fahrt ihr los. Du meldest dich beim Weißen Adler und sagst nur, ich hätte dich geschickt und der Wagen für den Herrn Hauptmann sei da. Daraufhin hob der General die Hand, als wäre ihm noch etwas eingefallen, und blickte zur Decke. Doch dann sagte er nichts, sondern ging in den ersten Stock hinauf in sein Zimmer, wusch sich die Hände und trat an sein schmales, hohes Stehpult, in dessen Mitte eine Lampe mit grünem Schirm stand, die er anschaltete, da es im Zimmer dunkel war. Hinter den geschlossenen Läden, im vertrockneten, verdorrten, versenkten Garten, tobte der Sommer in einem letzten Auflodern, wie ein Brandstifter, der in sinnloser Wut die Felder anzündet, bevor er sich davonmacht. Der General nahm den Brief hervor, glättete das Blatt sorglich und las die geraden, kurzen Zeilen mit den spitzen Buchstaben. 14. August, 2. Juli. 41 Jahre, 2. Juli 1899. Da war die Jagd. 41 Jahre, 43 Tage. 41 Jahre und 43 Tage. Er ist also zurückgekommen. Sie wünschen? Ich lasse Nini bitten. Nini war 91 Jahre alt. Seinen ersten Schluck Milch hatte er aus ihrer Brust gesogen. Mit 16 hatte sie ein Kind bekommen und nie erfuhr jemand, von wem es war. Als ihr Vater sie aus dem Haus prügelte, kam sie zum Schloss und stillte den Neugeborenen, denn sie hatte viel Milch. Sie besaß nichts außer dem Kleid, das sie am Leib trug, und eine Haarlocke ihres toten Kindes in einem Briefumschlag. So lebte sie im Schloss, 75 Jahre lang, schweigend und lächelnd. Du hast nach mir gerufen? Du hast mich gebeten, zu dir zu kommen. Setz dich, Nini. Als seine Frau gestorben war, bezog der General im alten Flügel des Schlosses das Zimmer seiner Mutter. Den neuen Flügel, die farbigen Salons, die Zimmer seiner Frau und nebenan sein eigenes Schlafzimmer ließ er verschließen. Seit 32 Jahren, seit dem Tod seiner Frau, seit seiner Rückkehr aus dem Ausland, betraten nur Nini und das Gesinde diese Zimmer, um sie alle 2 Monate zu putzen. Willst du dich nicht hinsetzen? Konrad hat geschrieben. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich an alles. Er ist dem Weißen Adler abgestiegen. Er kommt am Abend hierher und wird bei uns essen. Wo bei uns? Seit 2 Jahrzehnten empfing der General keine Gäste mehr. Die Besucher wurden vom Verwalter im Waldhaus empfangen, das zu jeder Jahreszeit bereitstand. Man wusste, dass sich der Hausherr nicht blicken ließ. Drüben wollen wir essen. Geht das? Wir haben vor einem Monat sauber gemacht. Es müsste gehen. Auf 8 Uhr. Im großen Saal. Bis 6 sollen Sie lüften, dann den Tisch decken. Ja, das muss gehen. Sie wussten alles voneinander. Mehr als Mutter und Kind, mehr als ein Ehepaar. Die Gemeinsamkeit, die sie verband, war vertrauter als jede Art körperlicher Nähe. Willst du, dass es so ist wie früher? Genauso wie beim letzten Mal. Gut. Aber versprich mir, dass du dich nicht aufregen wirst. Ich verspreche es. Jetzt, nach der ersten Überraschung, fühlte er sich mit einem Mal müde. Man bereitet sich ein Leben lang auf etwas vor, ist zunächst betroffen. Er wusste gar nicht mehr, wann sich die Betroffenheit in ein Bedürfnis nach Rache und in ein Warten verwandelt hatte. Die Zeit bewahrte alles auf. Doch es wird farblos, wie die ganz alten, noch auf Metallplatten fixierten Fotografien. In einer Schublade hatte der General solche alten Bilder von seinem Vater in der Uniform eines Gardehauptmanns. Sie haben geklingelt. Sie haben nach mir gerufen. Nehmen Sie das Mittagessen wieder mit und dann lassen Sie mir ein kaltes Bad ein. Sehr wohl. Der General stand auf und stellte sich vor den bauchigen, weißen Porzellanofen, der einst das Schlafzimmer seiner Mutter beheizt hatte. Es war eindeutig, dass sie hier gefroren hatte. Dieses Schloss mitten im Wald mit seinen gewölbten Zimmern war ihr zu dunkel, daher die hellen Tapeten an den Wänden. Der Gardeoffizier hatte sie während seines diplomatischen Dienstes in Paris auf einem Ball kennengelernt, und sie wussten sofort, dass sie miteinander leben mussten. Das Bad ist eingelassen, gnädiger Herr. Auf dem Weg zum Badezimmer trat der General vor das Bild seiner Mutter. Sie war immer eine Fremde auf dem Schloss geblieben. Sie und sein Vater rangen wortlos miteinander. Ihre Waffen waren die Musik, die Jagd, die Reisen und die Abendgesellschaften, wenn das Licht, die Stimmen und der Duft der Körper durch die Zimmerfluchten wirbelten, als sei das Leben ein verzweifeltes Fest. Und einmal kam auch der Kaiser und tanzte mit seiner Mutter. Dabei redeten sie miteinander und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Der Kaiser hörte auf zu tanzen, verneigte sich, küsste ihr die Hand und führte sie zum Gardeoffizier und küsste ihr noch einmal die Hand. Keiner erfuhr je, was der Kaiser zu der Frau gesagt hatte, die aus der Fremde kam und beim Tanzen weinte. Die Familie seiner Mutter besaß in der Bretagne ein Schloss am Meer. Der General mochte 8 Jahre alt gewesen sein, als man ihn eines Sommers dorthin mitnahm. Alle beobachteten ihn dort, den kleinen Wilden, der von fern herkam, aus dem Wald mit den Bären. Er fühlte sich unwohl und wurde krank. Sehr krank. Er hatte hohes Fieber und verlangte nach Nini, die man kommen ließ und die ihm durch ihre Anwesenheit das Leben rettete. »Ich will Dichter werden«, sagte er einmal und blickte schräg auf. Die Amme umarmte ihn und presste seinen Kopf an ihre Brust. »Nein, du wirst Soldat.« Als sie im Herbst von der Bretagne nach Hause fuhren, wurde das Kind in Wien zu den Kadetten gegeben. In den Schlafsälen schliefen jeweils 30 gleichaltrige Kinder in schmalen Eisenbetten wie der Kaiser. Sie lernten Griechisch und Ballistik und das Verhalten vor dem Feind und Geschichte. Das Kind war blass und hustete. Konrad schlief im Nebenbett. 10 Jahre waren wir alt, als wir uns kennenlernten. Konrad war untersetzt und doch mager, wie das bei sehr alten Rassen der Fall ist, bei denen der Knochenbau über das Fleisch gesiegt hat. Wenn Konrad lachte, erschien um seinem Mund ein breiter, kindlicher, slawischer Zug. Er lachte selten. Er schwieg und gab Acht. Vom ersten Augenblick an lebten wir zusammen wie eineiige Zwillinge im Mutterleib. Wir wussten, dass uns diese Begegnung für das ganze Leben verpflichtete. Der ungarische Junge war in dieser Zeit lang, dünn und zerbrechlich. Die Ärzte waren um seine Lungen besorgt. Der Junge ist nicht wirklich krank, er hat nur eine Neigung zur Krankheit, sagten sie. Der Junge brauchte jemand, den er lieben konnte. Nini oder Konrad. Dann hatte er kein Fieber mehr, hustete nicht und das blasse, magere Kindergesicht füllte sich mit rosaroter Begeisterung und mit Vertrauen. Konrad soll immer bei uns bleiben, in allen Ferien, sagte der Junge zu seinem Vater. Jeden Sommer kamen wir gemeinsam hierher. Später verbrachten sie auch Weihnachten im Schloss. In der Anstalt nannte man sie nur noch bei einem einzigen Namen, wie ein Ehepaar, die Henriks. Aber man lachte nicht über diese Beziehung. Es war etwas darin, eine Zärtlichkeit, ein Ernst, eine Bedingungslosigkeit, etwas Endgültiges. Sie lebten in einer tief verwurzelten Ordnung, wie sie jahrhundertealte Übung und Erfahrung vorschrieben. Jeden Morgen fochten sie eine Stunde lang, dann gingen sie reiten. Henrik war ein guter Reiter. Konrad kämpfte auf dem Pferderücken verzweifelt um Gleichgewicht und Sicherheit. Seinem Körper fehlte die ererbte Erinnerung an diese Fertigkeit. Konrad hatte eine Zuflucht, wohin ich ihm nie folgen konnte. Die Musik. Sie war ihm ein geheimer Unterschlupf, in dem die Welt ihn nicht erreichen konnte. Konrad berührte jede Art von Musik so stark wie ein physischer Angriff. Er erbleichte, seine Lippen bebten. Mit Fragen kam man seinem Geheimnis nicht auf die Spur. Der Sohn des Gardeoffiziers fühlte mit einer gewissen Besorgnis, dass Konrad wie ein Mönch lebte. Als wäre er gar nicht von dieser Welt. Als begänne für ihn nach den Dienststunden ein anderer Dienst. Das Alleinsein, die Einkehr, ja auch der Traum. Beängstigend, dachte der Sohn des Gardeoffiziers. Wenn Henrik in jenen Jahren nachts nach Hause kam, lag Wien schon in tiefem Schlaf. Auch der Kaiser in der Burg schlief und in den Ländern des Kaisers schliefen 50 Millionen Menschen. Der Sohn des Gardisten spürte, dass diese Stille auch ihn anging. Dass auch er über den Schlaf und die Sicherheit des Kaisers und der 50 Millionen wachte, auch dann, wenn er nichts anderes tat, als seine Uniform mit Ehre zu tragen, abends in die Gesellschaft zu gehen, sich Walzer anzuhören, französischen Rotwein zu trinken und den Damen und Herren genau das zu sagen, was sie von ihm hören wollten. Nachdem der General gebadet und sich angekleidet hatte, trat er an seinen Schreibtisch, klaubte mit einer unsicheren, ältlich zitternden Hand einen winzigen Schlüssel aus seiner Brieftasche und öffnete damit eine lange, tiefe Schublade. Einem Geheimfach entnahm er ein in gelbem Samt gebundenes Buch, auf dessen Deckel in Goldbuchstaben Souvenir geprägt war, und ließ es in die tiefe Seitentasche seiner Jacke gleiten. Vor einer Quadratmeter großen Fläche, die von feinen grauen Linien eingerahmt war, blieb der General stehen. Dort hatte einmal ein Bild gehangen. Am Ende des Gangs stand die Amme im schwarzen Kleid. Willst du nicht, dass wir das Bild zurückhängen? Ist es noch vorhanden? Natürlich ist es noch vorhanden. Ich dachte, du hättest es verbrannt. Es hat überhaupt keinen Sinn, Bilder zu verbrennen. Nein. Darauf kommt es nicht an. Was servierst du dem Gast? Forelle, Suppe und Forelle, Steaks und Salat, Perlhuhn und flambiertes Eis. Der Koch hat es schon 10 Jahre nicht mehr gemacht. Aber vielleicht wird es gut. Sorge dafür, dass es gut wird. Damals gab es auch Krebse. Ja, ja, Christina mochte Krebse. In jeder Zubereitung. Aber abends kann ich aus der Stadt keine holen lassen. Lass vom 86er Pomar heraufholen und vom Chablis zum Fisch. Und eine Flasche vom alten Mumm, eine Magnum. Erinnerst du dich? Davon haben wir nur noch die trockene Sorte. Christina trank den halbtrocknen. Immer nur einen Schluck zum Braten. Sie mochte den Champagner nicht. Was willst du von diesem Menschen? Die Wahrheit. Du kennst sie genau. Ich kenne sie nicht. Gerade die Wahrheit kenne ich nicht. Aber die Wirklichkeit kennst du. Die Wirklichkeit ist nicht die Wahrheit. Die Wirklichkeit ist nur ein Teil. Auch Christina kannte die Wahrheit nicht. Vielleicht hat Konrad sie gekannt. Und jetzt nehme ich sie ihm weg. Was nimmst du ihm weg? Die Wahrheit. Ich muss dir etwas sagen. Als Christina im Sterben lag, hat sie nach dir gerufen. Ich war ja da. Du warst da und warst doch nicht da. Du warst so weit weg, als wärst du verreist. Du warst in deinem Zimmer und sie lag im Sterben. Gegen Morgen mit mir allein. Und da hat sie nach dir verlangt. Ich sage es, damit du es heute Abend weißt. Ich glaube, er ist da. Gib Acht auf die Weine und auch auf sonst alles. Nimm. Die große Glastür der Halle ging auf und hinter dem Diener erschien ein alter Mann. Konrad war auch jetzt bleich, wie in seiner Jugend. Und man sah ihm an, dass er noch heute im Zimmer eingeschlossen lebte und die frische Luft mied. Er war dunkel gekleidet, in nüchterne, aber sehr feine Stoffe. Offenbar ist er reich, dachte der General. Sie traten vor den Kamin und im kalten Schein der Wandleuchter betrachteten sie sich mit großer Aufmerksamkeit. Siehst du, ich bin noch einmal gekommen. Ich habe nie daran gezweifelt. Woher kommst du? Aus London. Lebst du dort? Ich habe in der Nähe von London ein kleines Haus. Als ich aus den Tropen zurückgekommen bin... Das heißt, die Tropen verbrauchen den Menschen. Sie nehmen einem Jahre vom Leben. Jetzt, da der Freund seinen Platz eingenommen hatte, genau dort, wo er vor 41 Jahren zuletzt gesessen hatte, blinzelte der General erleichtert. Auch er setzte sich jetzt dem Kamin gegenüber in den alten Lehnstuhl, der in der Familie Florentinerstuhl hieß. Das war abends sein Platz gewesen, wenn er und Christina und Konrad geplaudert hatten. Die Tropen sind grässlich. Sie verbrauchen einem die Organe, sie verbrennen einem die Gewebe. Sie bringen etwas in einem um. Bist du deshalb dorthin gegangen, um etwas in dir umzubringen? Konrad beantwortete diese Frage nicht. Nachts liegt man auf dem Bett und es ist, als läge man in einem warmen Nebel. Am Morgen ist der Nebel dichter und heiß. Nach kurzer Zeit stumpft man ab. Und dann der Regen trommelt monatelang auf das Blechdach wie ein Maschinengewehr. Der Sumpf dampft, alles ist feucht, die Bettlaken, die Unterwäsche, die Bücher, der Tabak, das Brot, alles ist klebrig, leimig. Im ersten Jahr hat man das Gefühl, man müsse sterben. Dann irgendwann kommt der Augenblick, da man nicht mehr weiß, was mit einem und um einen herum geschieht. Viele werden in einem solchen Augenblick zum Mörder. Oder sie bringen sich um. Die Tropen sind eine Krankheit. Von den Tropenkrankheiten kann man genesen. Von den Tropen nie. Der Gast degustierte den Chablis mit zurückgeneigtem Kopf und sachverständigen kleinen Schlucken. Wer nur zum Trinker wird, kommt noch billig weg. Die Leidenschaft lauert dort wie der Tornado in den Wäldern und Bergen jenseits des Sumpfes. Leidenschaften aller Art. Genau deswegen ist jeder Verdächtigte, aus den Tropen zurückkommt. Man weiß nicht, was in seinem Blut, seinem Herzen, seinen Nerven steckt, wie es in ihm drinnen aussieht. Ich denke, du bist gekommen, um zu erzählen, wie es in dir ausschaut. Sie sitzen an den beiden Enden des langen Tisches. Den Blumenschmuck fassen vier Porzellanstatuen ein, vier Meisterwerke aus Sèvres, kunstvolle, anmutige Allegorien des Nordens, Südens, Ostens und Westens. Vor dem General steht der Westen, vor Konrad der Osten, ein grinsender kleiner Sarazene mit Palme und Kamel. Die Kerzen brennen mit hoher, flackernder Flamme. An der Mitte des langen Tisches, vom Kamin abgewandt, steht noch ein Gobelin-bezogener Stuhl. Das war der Platz Christinas, der Frau des Generals. Vor dem fehlenden Gedeck steht die Allegorie des Südens. Ein Löwe, ein Elefant, ein schwarzgesichtiger Mensch im Burnus hüten auf der handtellergroßen Fläche gemeinsam und friedlich irgendetwas. Bist du nicht gekommen, um zu sagen, wie es in dir ausschaut? Ich bin gekommen, weil ich in Wien war. Und weil ich dich noch einmal sehen wollte. Das ist doch nur natürlich. Nichts ist natürlicher. Ist es schon lange her, seit du zuletzt in Wien warst? Vor 40 Jahren. Damals, als ich auf dem Weg nach Singapur war. Aber ich habe Wien noch einmal sehen wollen. Und dieses Haus. Ich bin 75 Jahre alt, wie du. Bald werde ich sterben, deswegen bin ich aufgebrochen. Deswegen bin ich hier. Es heißt, wenn man dieses Alter erreicht habe, lebe man, bis man es leid sei. Empfindest du es nicht auch so? Ich bin es schon leid. Und Wien hat sich verändert. Hier wirst du kaum enttäuscht werden. Bei uns hat sich nicht viel verändert. Bist du in den letzten Jahren nicht gereist? Eine Zeit lang dachte ich daran, in die Welt hinauszufahren, mich umzusehen, etwas oder jemanden zu finden. Dann bin ich eben doch hier geblieben. Ich habe meinem Vater versprochen, meine Zeit abzudienen. Deshalb bin ich geblieben. Aber ich habe mich früh pensionieren lassen, das schon. Im Übrigen war es eine Zeit, in der der Dienst keine Freude mehr machte. Die Revolution, der Umsturz. Davon habe ich gehört. Nur gehört? Wir haben es durchlebt. Wann ist Christina gestorben? Woher weißt du, dass sie gestorben ist? Aber sie sitzt ja nicht da. Wo mag sie sein? Doch wohl nur im Grab. Sie liegt im Garten, in der Nähe der Gewächshäuser. So wie sie es gewünscht hat. Ist sie schon vor langer Zeit gestorben? 8 Jahre, nachdem du weggegangen warst. 8 Jahre danach? Mit 30 Jahren? Wäre sie noch am Leben, wäre sie heute 63. Sie wäre eine alte Frau, wie wir alte Männer sind. Sie ist also 1907 gestorben. Warst du da noch im Dienst? Ja, ich habe während des ganzen Krieges gedient. Du kannst es mir glauben, dass ich manchmal darunter gelitten habe, nicht zu Hause zu sein, während ihr euch schlagt. Ich habe sogar daran gedacht, heimzukommen und mich beim Regiment zu melden. Das haben beim Regiment auch einige gedacht. Doch dann bist du nicht gekommen. Wahrscheinlich hattest du anderes zu tun. Ich war englischer Staatsbürger. Man kann seine Heimat nicht alle Jahrzehnte wechseln. Ich glaube, man kann seine Heimat überhaupt nicht wechseln. Höchstens seine Papiere. Meinst du nicht auch? Meine Heimat hat aufgehört zu existieren. Meine Heimat war Polen und Wien. Dieses Haus und die Kaserne in der Stadt. Galizien und Chopin. Was ist von alledem geblieben? Alles ist in seine Bestandteile zerfallen. Meine Heimat war ein Gefühl. Dieses Gefühl ist verletzt worden. Da muss man weggehen. In die Tropen oder noch weiter. Es gab eine Welt, für die zu leben und zu sterben es sich lohnte. Diese Welt ist tot. Die neue geht mich nichts an. Das ist alles, was ich sagen kann. Für mich lebt diese Welt noch. Auch wenn sie in Wirklichkeit nicht mehr existiert. Sie lebt, weil ich auf sie geschworen habe. Das ist alles, was ich sagen kann. Ja, du bist Soldat geblieben. Nachdem du weggegangen bist, haben wir lange geglaubt, du würdest zurückkommen. Alle hier haben auf dich gewartet. Alle waren deine Freunde. Du warst mit Verlaub ein bisschen ein Sonderling. Wir haben dir das verziehen, weil wir wussten, dass für dich die Musik wichtiger ist. Wir haben nicht verstanden, warum du weggegangen bist, aber wir haben uns damit abgefunden, weil du wohl einen wichtigen Grund dafür hattest. Aber wir dachten, du würdest eines Tages schreiben Auch Christina dachte das. Und mehrere vom Regiment, falls du dich erinnerst. Ich erinnere mich nur vage. Ja, du hast viel erlebt in der Welt draußen. Und da vergisst man rasch. Ans Regiment erinnere ich mich nicht. Seit einiger Zeit erinnere ich mich nur noch an das Wesentliche. Zum Beispiel an Wien. Und an dieses Haus. Willst du das sagen? Als wir das letzte Mal hier gesessen haben, waren wir zu dritt. Christina lebte noch. Sie saß da, in der Mitte. Auch damals stand diese Dekoration auf dem Tisch. Vor dir stand der Osten, vor Christina der Süden und vor mir der Westen. Du erinnerst dich sogar an die Einzelheiten? Ich erinnere mich an alles. Die Einzelheiten sind manchmal sehr wichtig. Sie halten gewissermaßen das Ganze zusammen, verkleben das Grundmaterial der Erinnerung. Daran habe ich auch manchmal gedacht, in den Tropen. Hast du in den Tropen zuweilen die Polonaise-Fantaisie gespielt? Sie verzehren jetzt die Steaks, aufmerksam und mit mächtigem Appetit, ins eifrige Kauen versunken, nach Art der alten Leute, für die das Essen nicht mehr nur einfache Nahrungsaufnahme ist, sondern eine feierliche, archaische Handlung. Die Diener schenken dem Gast und dem Hausherrn Champagner ein. Zu meines Großvaters Zeiten stand neben jedem Gast ein Pint Tischwein. Auch vor den Gästen des Kaisers. Da hatte noch alles seine Ordnung. Hier hat er gesessen, der Kaiser. Rechts von ihm saß meine Mutter, links von ihm der Pfarrer. Und nach dem Essen hat er mit meiner Mutter getanzt. Du hast mit meiner Mutter die Polonaise Fantaisie gespielt. Hast du sie in den Tropen nicht mehr gespielt? Nie. Diese Musik berührt in mir sehr vieles. Jetzt, da sie gegessen und getrunken haben, ist das Unbehagliche, Feierliche der ersten halben Stunde verflogen. Im Saal ist es warm geworden, die Lüfte des Sommerabends bewegen die grauen Vorhänge an den halboffenen Fenstern. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass du eines Tages zurückkommen wirst, hätte ich mich wahrscheinlich selbst auf den Weg gemacht, um dich zu suchen. Ich bin ohne Vorankündigung weggegangen, ohne mich zu verabschieden, das stimmt. Gewiss hast du gespürt und verstanden, dass ich nicht anders konnte, dass es so richtig war. Dass du nicht anders konntest? Ja. Darüber grüble ich seit 41 Jahren. Jetzt, im Alter, denke ich viel an die Kindheit. Ich sehe den Augenblick, da ich dich im Garten der Anstalt meinem Vater vorstelle. Du bist der Freund meines Sohnes, hat er zu dir gesagt. Ehrt diese Freundschaft. Für meinen Vater bedeutete das Wort Freundschaft dasselbe wie Ehre. Und lass dir auch sagen, dass es für mich vielleicht sogar noch mehr bedeutet. Verzeih mir, wenn dir vielleicht unbehaglich wird von dem, was ich da erzähle. Es ist mir nicht unbehaglich. Erzähl. Ein Mensch kann eine Treulosigkeit, eine Gemeinheit, ja auch das Schlimmste, einen Mord begehen und dabei schuldlos bleiben. Die Tatsache deiner Flucht ist leicht zu verstehen, ihr Motiv nicht. Du kannst mir glauben, dass ich in den vergangenen 41 Jahren jede Möglichkeit erwogen habe, um mir diesen unverständlichen Schritt zu erklären. Keine einzige Erwägung führte zu einer Antwort. Du sprichst von Flucht? Ein starkes Wort. Schließlich war ich niemandem etwas schuldig. Ich hätte meinen Rang ordnungsgemäß aufgegeben. Ich habe keine schmutzigen Schulden zurückgelassen. Ich habe niemandem etwas versprochen und dann nicht eingehalten. Flucht Ein starkes Wort. Mag sein, dass das Wort zu stark ist. Aber wenn du das Geschehen aus der Distanz betrachtest, musst du zugeben, dass es nicht leicht ist, ein milderes zu finden. Als du die Stadt verlassen hast, ist eine Schuld zurückgeblieben. Am Abend ging ich in deine Wohnung, weil ich gehört hatte, dass du verreist warst. Ich habe mir alles angeschaut. Verzeih die taktlose Neugier, aber irgendwie vermochte ich die Realität nicht zu glauben, konnte nicht glauben, dass der Mensch, mit dem ich einen großen Teil meines Lebens verbracht hatte, das heißt genau 24 Jahre, die schönsten Jahre der Kindheit, der Jugend und des Mannesalters, dass dieser Mensch geflohen war, weggelaufen, nachdem du ein paar Stunden zuvor noch mit uns zusammen gewesen warst, mit Christina und mir, im Schloss oben, wo wir lange Jahre hindurch die Stunden des Tages und manchmal auch der Nacht gemeinsam verbracht hatten. In Vertrauen und geschwisterlicher Vertrautheit? Daran dachte ich, als ich in deinem Zimmer stand, am Tag deiner Flucht. Es war das erste und letzte Mal, dass ich dort gewesen bin. Und du wolltest nie, dass ich dich besuche. Du hattest es 3 Jahre vor deiner Flucht gemietet. Verzeih, ich sehe, dass du das Wort nicht gern hörst. Auf Wörter kommt es nicht an. Mach weiter, da du schon angefangen hast. Meinst du? Kommt es auf die Wörter nicht an? Zuweilen scheint es mir schon, dass es auf die Wörter, die man sagt oder verschweigt oder schreibt, sehr wohl ankommt, wenn nicht sogar ausschließlich auf sie. Ja, das glaube ich. Du hattest mich nie in diese Wohnung eingeladen. Ich dachte, du schämtest dich vor mir, dem reichen Mann, für diese Wohnung. Dabei war diese Wohnung ein Kunstwerk. Da habe ich begriffen, dass du tatsächlich ein Künstler bist. Und ich begriff auch, wie sehr du unter uns anderen Menschen ein Fremder warst. Und wie sehr man sich an dir versündigt hat, als man dich aus Liebe und aus Ehrgeiz zum Militär gab. Dieses Zuhause war dein Versteck, so wie im Mittelalter die Burg oder das Kloster für jene, die der Welt entsagt hatten. Und hier hast du alles gehortet, was schön und edel war. Ich begriff, dass du dieses Kunstwerk, dieses ungewöhnliche Zuhause, heimlich geschaffen hattest, um es vor der Welt zu verstecken, um nur für dich und deine Kunst zu leben. Das alles habe ich in deiner verlassenen Wohnung begriffen. Und in dem Augenblick trat Christina ein. Und am Vortag war auf der Jagd etwas geschehen, dessen Sinn mir erst später aufging. Ja, ich hatte es auf der Jagd erfahren. Was hast du auf der Jagd erfahren? Die letzte große Jagd in diesem Wald. Damals gab es noch Jäger. Richtige Jäger. Du kannst das nicht verstehen, denn du warst nie ein Jäger. Du jagtest mit einem verächtlichen Gesichtsausdruck. Du kennst diese Leidenschaft nicht. Diese Leidenschaft ist die Lust am Töten. Man tötet, um etwas zu beschützen, man tötet, um etwas zu erhalten, man tötet, um sich für etwas zu rächen. Du lächelst. Du lächelst verächtlich. Ich habe in meinem Leben vielleicht nicht so sehr geliebt wie die Morgenfrühe auf der Jagd. Den Augenblick, dass ich die Nacht vom Tag, die Unterwelt von der Oberwelt und vielleicht auch noch andere Dinge voneinander lösen. Die letzte Sekunde, in der sich das Dunkle und das Helle noch berühren. Vom Erdboden schlägt dir ein Geruch entgegen, als lägen da zwei Liebende in schweißgebadeter Umarmung. Ein Reh wechselt über den Waldweg, du ziehst dich ins Unterholz zurück, beobachtest. Das Tier bleibt stehen, sieht dich nicht, wittert dich nicht, weil du den Wind gegen dich hast. Und doch weiß es, dass sein Schicksal in der Nähe ist. Und du spürst in den Händen das Zittern, spürst die Bereitschaft zum Töten, diesen Trieb, der weder gut noch schlecht ist, stärker, geschickter zu sein als der andere, die Überlegenheit zu wahren, keinen Fehler zu machen. Und auch du hast es gefühlt, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, als du dein Gewehr angelegt und auf mich gezielt hast, um mich zu töten. In Wirklichkeit verhielt es sich so, dass du mich 24 Jahre lang gehasst hast. Mich gehasst hast, weil in mir etwas war, das dir fehlte. Du warst immer der Gebildetere, du warst das Meisterwerk wie der Willen, der Fleißige und Brave, du warst der Begabte, du hattest die Musik, du warst der Verwandte Chopins. Im Grunde deiner Seele erwartest du immer die Sehnsucht, anders zu sein, als du bist. Das ist der größte Schicksalsschlag, der einen Menschen treffen kann. Denn das Leben lässt sich nur ertragen, wenn man sich mit dem abfindet, was man für sich selbst und für die Welt bedeutet. Du hast es nicht ertragen, dass dir etwas fehlte, dass ich dank Abstammung, dank Erziehung besaß, dass die Welt gleichgültig, zuweilen auch feindselig auf dich blickte, während mir die Menschen ihr Lächeln und ihr Vertrauen schenkten. Du hast dieses Vertrauen und diese Freundschaft, die mir von der Welt entgegenstrahlte, verachtet, aber gleichzeitig warst du auch tödlich neidisch darauf. Ich war gutgläubig. Bis hin zu dem Tag, da ich in deinem Zimmer stand, aus dem du geflohen warst. Du hast von der Jagd gesprochen. Das alles gehört dazu. Wenn ein Mensch einen anderen Menschen töten will, geschieht natürlich schon sehr vieles vorher. Es geschah, dass die Beziehung, die in den tiefen Schichten der Kindheit entstanden war, eines Tages zerbrach. Und wenn ich sage, dass unsere Beziehung eines Tages zerbrach, dann muss ich wissen, ob das wirklich stimmt. Und wenn ja, dann will ich wissen, wer oder was sie zerbrochen hat. Wir waren Freunde, also nicht Kameraden, Kumpel, Leidensgenossen. Wären wir keine gewesen, hättest du dort am Morgen im Wald auf der Jagd nicht das Gewehr gegen mich erhoben. Wären wir keine Freunde gewesen, wäre ich nicht andern Tags in deine Wohnung gegangen, wo du das Geheimnis wartest, das böse, unverständliche Geheimnis, das unsere Freundschaft vergiftete. Und wärst du nicht mein Freund gewesen, wärst du nicht aus dieser Stadt, aus meiner Nähe vom Tatort geflohen, sondern du wärst geblieben, hättest mich betrogen und verraten, und das hätte mich vielleicht geschmerzt, hätte meine Eitelkeit und mein Selbstbewusstsein verletzt. Aber das alles wäre nicht so furchtbar gewesen wie das, was du getan hast. Denn du warst mein Freund. Und jetzt muss ich dir diese beängstigende, überraschende Entdeckung mitteilen. Wir sind noch immer Freunde. Du hast in mir etwas getötet, aber wir sind noch immer Freunde. Und ich werde heute Abend etwas in dir töten und dann lasse ich dich nach London zurückkehren oder in die Hölle und dennoch bleibst du mein Freund. Das müssen wir wissen, bevor wir von der Jagd sprechen und von alledem, was später folgte. Auf 300 Schritt Entfernung war damals ein Hirsch hervorgetreten, blieb am Rande der Lichtung stehen und schaute ins Unterholz, weil er die Gefahr spürte. Ich stand vorn zwischen den Bäumen, du hinter mir. Es war der Augenblick, als du das Gewehr entsichertest, mit jenem leisen, kalten Klicken, wie es nur ein sehr edles Metall von sich geben kann. An diesen Augenblick wirst du dich wohl erinnern. Ja. Dieses Klicken war so leise, dass es von dem 300 Schritt entfernten Wild trotz der Morgenstille nicht gehört werden konnte. Und dann geschah etwas, was ich vor einem Gericht nie beweisen könnte. Und du standest in geringer Entfernung schräg hinter mir. Ich spürte, wie du dein Gewehr hebst, an die Schulter legst und zielst. Mein Kopf und der Kopf des Hirsches waren genau auf der gleichen Linie und auf der gleichen Höhe vor dir. Es mögen 10 Zentimeter zwischen den beiden Zielpunkten gewesen sein. Ich spürte, dass deine Hand zitterte. Und ich wusste genau, so genau, wie nur der Jäger eine Situation im Wald beurteilen kann, dass du aus diesem Stand nicht auf den Hirsch zielen konntest. Ich wusste, eine Bewegung würde genügen und die Kugel bliebe im Lauf. Ich wusste aber auch, dass ich mich nicht rühren konnte, weil mein Schicksal in dem Augenblick nicht von meiner Entscheidung abhing. Und so stand ich und wartete auf den Schuss, wartete, dass du abdrückst und ich von einer Kugel aus dem Gewehr meines Freundes getötet würde. In dem Augenblick erkannte der Hirsch die Gefahr und mit einem Sprung verschwand er im Unterholz. Jetzt hast du das Gewehr sinken lassen, so vorsichtig, als könnte dich sogar die Luftreibung verraten. Du hast nicht abgedrückt. Warum nicht? Was geschah in diesem Augenblick? Hätte ich dir in jenem Augenblick ins Gesicht gesehen, hätte ich vielleicht alles erfahren. Als der uns beide lähmende Bann nachließ, begann ich über die Lichtung zu gehen, auf die Hügelkuppe zu. Du folgtest mir. Unterwegs sagte ich, ohne mich zu dir umzuwenden, du hast es versäumt. Du sagtest nichts. Dieses Schweigen war ein Geständnis. Unsere Wege trennten sich. Dein Treiber meldete mir später, du seist in die Stadt zurückgefahren. Zünde dir ruhig eine Zigarre an. Danke. Zum Abendessen warst du dann aber wieder da. Und zur gewohnten Stunde. Wir aßen zu dritt. Zusammen mit Christina. Bevor du eingetroffen bist, saß Christina vor dem Kamin und las ein englisches Buch. Eine Reisebeschreibung über die Tropen. Als ich leise hinter sie trat, blickte sie auf und schaute mich lange mit weit aufgerissenen Augen an. Und Diese Sekunden waren fast so lang und fast so sprechend wie jene anderen am Morgen im Wald. Sie blickte mir so aufmerksam und forschend ins Gesicht, als hing ihr Leben davon ab, dass sie herausfand, was ich dachte, ob ich etwas dachte, ob ich etwas wusste. In diesen Sekunden war ich ruhig. Mein Gesicht verriet ihr nichts. Und tatsächlich hatte ich mich durchgerungen, von dem morgendlichen Geschehen auf ewig zu schweigen, was immer das Leben bringen mochte. Dann kamst du im Abendanzug und wir gingen zu Tisch. Wir sprachen auch von der Jagd, von den fraglichen Sekunden. Sagtest du den ganzen Abend kein Wort, als wären wir gar nicht zusammen auf der Jagd gewesen. Du sprichst von anderem, du fragst Christina, was sie vorhin gelesen hat. Ihr sprach lange über diese Lektüre, über dieses Buch, das sich mit den Tropen beschäftigte. Ihr schließt mich von dem Gespräch aus. Später, als ich gemerkt habe, dass ihr mich an diesem Abend hintergangen habt, muss ich in ehrlicher Bewunderung zugeben, dass ihr perfekt spieltet. Ich, der Uneingeweihte, kann in euren Worten nichts Verdächtiges finden. Du willst Christinas Meinung wissen. Ganz besonders interessiert dich, ob ein Mensch, der in einer anderen Weltgegend geboren wurde und aufgewachsen ist, die Lebensbedingungen in den Tropen ertragen würde. Als du das letzte Mal hier gesessen hast, in diesem Lehnstuhl vor 41 Jahren, da hast du von den Tropen, vom Sumpf, vom warmen Nebel und vom Regen gesprochen. Und vorhin, als du in dieses Haus zurückgekommen bist. Da waren sie wieder, die Worte. Vom Sumpf, vom Regen, vom heißen Nebel. Ja. Die Worte kehren wieder. Die Worte, die letzten waren, die du mit Christina gesprochen hast. Nachdem die beiden Menschen, die mir nach meinem Vater das meiste bedeuten, fortgegangen sind, begreife ich mit einmal, dass auch das Buch über die Tropen ein Signal ist. Und ich ahne auch etwas anderes. An dem Tag haben die Dinge endlich zu mir zu sprechen begonnen. Es war etwas geschehen, das Leben wurde berät. Mein Leben hat sich zweigeteilt. Auf der einen Seite die Kindheit, du und alles, was die Vergangenheit bedeutet hat. Auf der anderen Seite ein dämmeriger, unübersehbarer Raum, den ich durchwandern muss. Der verbleibende Abschnitt des Lebens. Und die beiden Lebensabschnitte berühren sich nicht mehr. Was ist passiert? Es ist passiert, dass mich mein Freund in der Morgenfrühe töten wollte. Dass du einen Grund hast, mich zu hassen und mich töten zu wollen. Diesen Grund vermag ich nicht zu begreifen, da wir doch Freunde waren. Freunde sind. Ich erinnere mich an die Zeit, als wir uns kennenlernten. Ich war jung, dünn und zerbrechlich. Der Junge ist nicht wirklich krank. Er hat nur eine Neigung zur Krankheit. Vater hatte mich in Wien aufgesucht, damals. Er war im König von Ungarn abgestiegen, wo sein Großvater immer schon logiert hatte. Er holte mich für diese Tage aus der Kadettenanstalt zu sich. Die Ärzte sprechen von Gefahr. Sie sprechen von Krankheit. Wenn du willst, kannst du natürlich nach Hause kommen. Aber mir wäre es lieber, wenn du dich vor keiner Gefahr fürchtest. Ich fürchte mich nicht, Vater. Aber Konrad soll immer bei uns bleiben. Ist er dein Freund? Ja, Vater. Dann ist er auch mein Freund. Und am Tag seiner Abreise stellte ich dich ihm vor. Ich erinnere mich. Mit einem einzigen Händedruck nahm er dich in die Familie auf. Welchen Grund hattest du, mich zu hassen und mich töten zu wollen? Christinas Tage und Nächte, ihren Körper und ihre Seele kenne ich wie meine eigenen. Eine unsinnige Annahme, dass du und Christina... Sie lügt nicht. Sie ist nicht untreu. Ich kenne alle ihre Gedanken, sogar die geheimen. Das in gelbem Samt gebundene Tagebuch erzählt alles. Denn wir hatten abgemacht, dass sie mir und sich selbst auch von ihren Gefühlen und Gedanken berichtet. Von Sehnsüchten, von den Nebenprodukten der Seele. Das alles würde sie im Tagebuch andeuten. Allerdings fällt mir da ein, haben wir seit einiger Zeit schon dieses heimliche Spiel vergessen. Und ich mache mich auf den Weg in Christinas Arbeitszimmer, öffne doch die Schublade ihres Schreibtisches und suche das gelbe Tagebuch. Die Schublade ist leer. Das Tagebuch war Christinas Idee gewesen. Sie hatte mich darum gebeten in Paris auf unserer Hochzeitsreise. Sie war es, die Geständnisse machen wollte, mir alles geben will. Wir sind auf der Hochzeitsreise. Christina ist verliebt. Bedenke, woher sie kommt und was ihr das bedeutet, was ich ihr biete, meinen Namen, die große Welt. Natürlich meint Christina da, sie sei verliebt. Später stellt sich heraus, dass sie es nicht ist. Nicht einmal zu jener Zeit. Sie ist bloß dankbar. Sie will unbedingt dankbar sein und deshalb erfindet sie auch dieses sonderbare Tagebuch. Christina machte mir nicht den Hof und ihre Geständnisse sind mitunter beunruhigend ehrlich. Aber auch diese seltsamen, etwas beunruhigenden Ausbrüche von Ehrlichkeit in ihrem Tagebuch vermögen mein Glück nicht zu trüben. Dann aber kommt jener Tag und jene Nacht, der Tag der Jagd. Und ich fühle mich, als sei dein Gewehr losgegangen, als sei die Kugel neben meinem Ohr vorbeigepfiffen und ich finde das Tagebuch nicht am gewohnten Platz. Ich beschließe, dich am nächsten Tag in der Stadt aufzusuchen und zu fragen. Und dann stehe ich in deiner Wohnung und erfahre, dass du abgereist bist. Zu Befehl. Wann ist der Herr Hauptmann weggefahren? Mit dem Frühexpress. Hat er viel Gepäck mitgenommen? Nein, nein. Nur ein paar Zivilkleider. Hat einen Befehl oder eine Nachricht hinterlassen? Ja, diese Wohnung soll abgegeben werden. Die Möbel sollen verkauft werden. In dem Augenblick verstehe ich nur die Tatsache der Flucht. Denn jetzt ist es sicher, dass du mich töten wolltest. Dass etwas geschehen ist und noch geschieht, dessen wirkliche Bedeutung ich zunächst nicht begreife. Und es ist auch sicher, dass mich das alles ganz persönlich angeht, dass das alles auch mit mir geschieht, nicht nur mit dir. So stehe ich in dem rätselhaften, mit prachtvollen Gegenständen vollgestopften Zimmer, als die Tür aufgeht und Christina eintritt. Sie bleibt auf der Schwelle stehen. Ist er weg? Ihre Stimme ist seltsam heiser. Ich nicke. Ja, er ist weg. Christina steht aufgerichtet und schlank in der Tür. Vielleicht war sie nie so schön wie in diesem Augenblick. Sie ist blass, wie die Verwundeten, die viel Blut verloren haben. Nur ihre Augen leuchten fiebrig. Wie am Vorabend, als ich zu ihr trat, während sie das Truppenbuch las. Er ist geflohen. Sie erwartet keine Antwort. Sie sagt es zu sich selbst. Es ist eine Aussage. Eine Feststellung. Der Feigling. Das hat sie gesagt? Das ist alles, was sie gesagt hat. Dann beginnt sie im Zimmer umherzublicken, als verabschiede sie sich. Sie betrachtet es, als hätte sie das alles schon gesehen und wolle sich jetzt von jedem einzelnen Gegenstand verabschieden. Sie schaut sich die breite französische Liege an, mit einem hochmütigen und kurzen Blick. Dann dreht sie sich um und wortlos, wie sie gekommen ist, verlässt sie den Raum. Ermüde ich dich nicht? Überhaupt nicht. Erzähl weiter. Ich weiß, dass im Flur dein Bursche stramm steht. In seinem Blick ist so etwas Mitleidiges, dass ich rot anlaufe und ihn packe. Es gibt eine einzige Frage, und dieser Mensch könnte sie sofort beantworten. Sie lautet, war die Dame, die eben weggegangen ist, auch früher schon da? Wenn er nicht antwortet, bringe ich ihn um. Aber wenn er antwortet, bringe ich ihn vielleicht auch um und vielleicht nicht nur ihn. Gleichzeitig weiß ich, dass es unnötig ist, zu fragen. Ich weiß, dass Christine auch früher schon da gewesen ist. Nicht nur einmal, sondern viele Male. Jetzt hat es keinen Wert mehr, irgendetwas zu fragen. Was man noch wissen muss, kann ein fremder Mensch nicht verraten. Man müsste wissen, warum das alles geschehen ist und wo die Grenze zwischen zwei Menschen ist. Die Grenze des Verrats. Das müsste man wissen. Und dann noch, wo in alledem meine Schuld liegt. Ich höre von weit weg vom Beginn der Zeiten eine kluge, traurige Stimme, die meines Vaters. Sie spricht von dir, Konrad. Erinnerst du dich? Du meinst jenen Abend, als ich mit deiner Mutter im großen Saal vierhändig Klavier spielte? Mein Vater und ich hörten höflich zu. Das Leben besteht aus Pflichten. Auch die Musik muss ertragen werden. Damen darf man nicht widersprechen. Wir spürten, dass in den beiden Körpern, in deinem und in dem meiner Mutter etwas geschah, dass etwas Merkwürdiges geschah. Ihr beide damals, ihr habt in diesem Augenblick nicht mehr auf die Gefahr geachtet. Die Musik war nur noch ein Vorwand, die Kräfte auf die Welt loszulassen, die alles verrücken und sprengen, was die menschliche Ordnung so sorglich verborgen hält. Mein Vater blickte äußerst aufmerksam, den Oberkörper etwas vorgeneigt auf dich, den Freund seines Sohnes, als sähe er dich zum ersten Mal. Aus Konrad wird nie ein richtiger Soldat. Warum? Fragte ich damals erschrocken. Weil er eine andere Art Mensch ist. Es brauchte eine lange Zeit, um mich zu lehren, dass es immer um dieses Anderssein geht, das die Menschheit in zwei Parteien spaltet. Das größte Geschenk des Lebens besteht darin, dass sich zwei gleichartige Menschen begegnen. Das kommt so selten vor. Es muss daran liegen, dass die Natur mit List und Gewalt einen solchen Zusammenklang verhindert. Allmählich verstand ich einen Teil des Geschehenen. Da war die Musik. Zwischen meiner Mutter, Christina und dir war sie das Bindeglied. Diese für euch deutliche Sprache der Musik konnten wir, mein Vater und ich, nicht verstehen. Deshalb blieben wir einsam unter euch. Ich hasse die Musik. Diese melodiöse und unverständliche Rede, mittels derer sich bestimmte Menschen verständigen können. Wobei sie sich ungebundene, ungeregelte Dinge sagen. Ja auch, wie ich zuweilen glaube, unanständige und unmoralische. Und da die Musik keine mit Worten auszudrückende Bedeutung hat, so hat sie wahrscheinlich eine andere, gefährlichere Bedeutung, wenn sie ja die Menschen, die nicht nur nach dem Musikgehör, sondern auch schicksalshaft zusammengehören, so tief zu berühren vermag. Findest du nicht? Doch, das finde ich auch. Auch Christinas Vater war dieser Meinung. Ich kam damals aus dem Krieg zurück, habe ihm alles erzählt, was erzählenswert ist. Er hat mich angehört und dann gesagt, was willst du? Du hast es überlebt. Er sprach es wie ein Urteil. Und auch wie eine Anklage. Da begriff ich, dass der Überlebende kein Recht zur Anklage hat. Wer überlebt, hat seinen Prozess gewonnen. Er ist der Stärkere, Schlauere, Hartnäckigere geblieben. So wie wir beide. Ich habe auch den Krieg überlebt. Um mich herum starben die Menschen, ein Weltenbrand war ausgebrochen und hat so sehr gelodert und gewütet, dass man zuweilen glauben mochte, alle persönlichen Zweifel, Fragen und Regungen würden mit verbrennen. Doch inmitten der größten menschlichen Not wusste ich, dass mir etwas Privates zu erledigen blieb. Uns zu erledigen blieb, was wir vor 41 Jahren nicht erledigen konnten. Die Rache. Ich bin aus dem Krieg, in dem ich hätte sterben können und doch nicht gestorben bin, heimgekehrt, weil ich auf die Gelegenheit zur Rache wartete. Dafür habe ich in den letzten 41 Jahren gelebt. Deswegen haben mich andere nicht umgebracht. Die Rache besteht darin, dass du zu mir gekommen bist, durch die Welt, durch den Krieg, über minenverseuchte Meere, hierher, an den Tatort, um mit mir zusammen die Wahrheit zu erfahren. Das ist die Rache. Und jetzt sollst du antworten. Mag sein, dass du recht hast. Frag. Vielleicht kann ich antworten. Zwei Fragen, die ich längst formuliert habe in den vergangenen Jahrzehnten, als ich auf dich wartete. Zwei Fragen, die nur du beantworten kannst. Nicht die, ob du an jedem Morgen auf der Jagd tatsächlich die Absicht hattest, mich zu töten. Und auch nicht die, ob du Christinas Liebhaber warst. Diese zwei Fragen hast du bereits beantwortet. Die Zeit hat sie beantwortet. Und auch Christina hat sie auf ihre Art beantwortet. Vielleicht würde es dich erleichtern, alles zu erzählen, was es an Tatsachen zu erzählen gibt. Ich will aber nicht, dass du erleichtert bist. Damals stand ich in der geheimen Wohnung, als nehme ich die Indizien eines Verbrechens in Augenschein. Dann ging ich ins Schloss zurück und wartete auf Christina bis zum Abend. Ich wartete, um sie zu töten. Dann ging ich ins Jagdhaus, denn sie war nicht gekommen. Und dann sah ich sie 8 Jahre lang nicht mehr. Man meldete mir jeden Abend, was im Schloss vor sich ging, 8 Jahre lang, auch später, als Christina beschloss, krank zu werden und zu sterben. Der eine verlässt die, die er liebt, weil er das Geheimnis fürchtet. Der andere bleibt und schweigt und wartet unablässig auf eine Antwort. Ich zog ins Jagdhaus und wartete 8 Jahre lang auf ein Wort, eine Nachricht. Aber Christina ist nicht gekommen. Vom Jagdhaus bis zum Schloss, hier sind es im Wagen 2 Stunden. Doch diese 20 Kilometer waren für mich wahrscheinlich räumlich und zeitlich eine größere Distanz als für dich die Tropen. Eben habe ich von der Amme etwas erfahren. Nach mir hat sie verlangt, als sie im Sterben lag. Das erzähle ich dir nicht mit Befriedigung, aber auch nicht ohne. Merk dir das wohl. Und es ist auch etwas, wenn auch nicht viel. Aber ich habe sie erst als Tote wiedergesehen. Später, als ich vieles erfuhr und alles verstand, verblickte ich mitleidig in die Vergangenheit zurück. Ich malte mir Einzelheiten eurer Treffen aus. Diese Liebe, die keine ruhige Minute kennt, da alle ihre Schritte, alle ihre Blicke von Lakaien, Dienstboten und von der ganzen Umgebung mit geducktem Misstrauen beobachtet werden. Ich stelle mir den Hass vor, der eure Herzen erfüllt, wenn ihr an mich denkt, wenn ihr bei jedem Schritt gegen meine Autorität prallt. Die Autorität des Ehemanns, des Gutsherrn, des Adligen, gegen meine gesellschaftliche und finanzielle Überlegenheit. Und deine Hand, die das Gewehr hält, wird schwach. Als du mich eines Morgens töten willst, denn du hältst dieses Gehetztsein, dieses Versteckspiel, all diese Mühseligkeiten nicht mehr aus. Was könntest du denn tun? Mit Christina durchbrennen? Du müsstest auf deinen Rang verzichten. Du bist arm. Christina ist auch arm. Ich war arm. Das ist dir spätestens dann bewusst geworden, als wir eines Tages zu meinen Eltern nach Galizien reisten. Da waren wir schon junge Offiziere. Mein Vater, der Baron, war ein glatzköpfiger, unterwürfiger alter Mann, der von 40-jährigem Dienst in Galizien und von den unbefriedigten gesellschaftlichen Ambitionen meiner adligen polnischen Mutter verbraucht war. Er bemühte sich verwirrt und diensteifrig, uns zu unterhalten. Ich erinnere mich, dass die Stadt erdrückend war. Sie hatte die schwüle Hektik und den Wartezustand einer Karawanserei. Wir wohnten im Gasthaus, denn die Wohnung meiner Eltern bestand nur aus 3 kleinen Zimmern. Am ersten Abend, nach einem reichhaltigen Essen, das meine Eltern in der ärmlichen Wohnung mit rührendem Eifer auftragen ließen, saßen wir noch lange in unserem Gasthof zusammen. Jetzt wusstest du es also. Jetzt konntest du dir vorstellen, was hier seit 22 Jahren um meinetwillen geschah. Jedes Paar Handschuhe kam von hier. Brauchte ich ein neues Zaumzeug, aßen sie 3 Tage lang kein Fleisch. Gab ich in einer Abendgesellschaft ein Trinkgeld, verzichtete mein Vater eine Woche lang auf seine Zigarre. So ging das seit 22 Jahren. Irgendwo weit weg in Polen gehörte meiner Mutter ein Gehöft. Von dem kam alles. Zuerst hatten sie die Möbel verkauft, dann das Haus, das Land, alles. Verzeih mir, sagtest du damals zu mir. Ich war dir nicht böse. Ich wollte nur, dass du es einmal gesehen hattest und es wusstest. Wenn ich bei euch zu Hause dem Diener ein Trinkgeld gab, verbrauchte ich etwas von ihrem Leben. Das war sehr schwer, so zu leben. Du fragtest mich damals, ob das nicht alles vielleicht für meine Eltern sogar gut sei. Und ich weiß noch, was ich dir geantwortet habe. Für sie vielleicht schon, aber für mich ist es sehr schwer, so zu leben. Es ist, als ob ich mir nicht selbst gehöre. Ich bin Soldat. Warum haben sie das alles auf sich genommen, wenn ich sowieso umgebracht werden soll? Mein Vater ist seit 22 Jahren nicht in Wien gewesen. Seit 22 Jahren nie eine Reise, nie ein zusätzliches Kleidungsstück, weil aus mir ein Meisterwerk geschaffen werden muss. Ich habe Ihnen damals den Tod gewünscht. Als wir abreisten von deinen Eltern, hatten wir das erste Mal das Gefühl, dass der eine dem anderen etwas schulde. Es war nicht in Worte zu fassen. Später dann, viel später, hatte ich das Gefühl, dass du noch ein ganz anderes Gefühl für mich hattest. Christina? Nein. Fliehen konntest du nicht mit ihr. Leben auch nicht. Heiraten konntest du sie auch nicht. Ihr Liebhaber zu bleiben war lebensgefährlich. Und da legst du eines Tages, als die Zeit reif und irgendwie zwischen uns spürbar ist, das Gewehr an. Später, wenn ich an diesen Augenblick denke, habe ich immer ehrliches Mitleid mit dir. Es muss eine äußerst schwere und mühevolle Aufgabe sein, jemanden zu töten, der einem nahesteht. Du bist dafür nicht stark genug. Lässt die Hand mit dem Gewehr sinken und reist am anderen Morgen in die Truppen. Wir aber sind da geblieben. Wir, Christina und ich, sind da geblieben. Christina, weil sie zunächst nichts anderes tun kann, sie muss warten, und sei es nur, um herauszufinden, ob wir geschwiegen haben, du und ich, die beiden Männer, denen sie verbunden ist und die ihr aus dem Weg gehen. Sie wartet, um die wahre Bedeutung dieses Schweigens zu erkennen und zu verstehen. Und dann stirbt sie. Ich aber bleibe da und weiß alles und weiß etwas doch nicht. Jetzt ist der Augenblick gekommen, da ich die Antwort auf die Frage wissen werde. Antworte. Bitte. Wusste Christina, dass du mich damals an jenem Morgen auf der Jagd töten wolltest? Wenn du mich fragst... Verzeih, jetzt, da ich es ausgesprochen habe, fühle ich, dass ich dich in eine peinliche Lage versetze, denn du willst antworten, willst die Wahrheit sagen, während ich die Frage nicht richtig gestellt habe. Sie klingt wie eine Anklage. Und ich muss zugeben, dass ich in den vergangenen Jahren den Verdacht, dass sie es wusste, nicht ganz loswerden konnte. Denn Christina sagte ja Feigling, als sie erfuhr, dass du geflohen warst. Es war das letzte Wort, das ich von ihr hörte. Und es ist das letzte Urteil über dich, das sie ausspricht. Und ich bleibe mit diesem Wort allein. Feigling, grüble ich später. Wozu war er zu feige? Das ist es, worauf ich im Leben noch eine Antwort haben möchte. Es hat keinen Sinn, am Schluss noch nach Einzelheiten zu forschen. Das Wesentliche, die Wahrheit, Aber soll und muss man herausfinden wollen, denn wozu hat man sonst gelebt? Denn siehst du auch, Christina hat geantwortet. Nicht nur mit ihrem Tod. Eines Tages, Jahre nach ihrem Tod, habe ich das in gelbem Samt gebundene Tagebuch gefunden, das ich in jener anderen Nacht vergeblich in der Schublade ihres Schreibtisches suchte. Hier ist es. Hier habe ich es in meiner Tasche. Nimm es. Ich habe das Band nicht aufgeschnitten. Es ist wahrscheinlich, dass in diesem Buch die Wahrheit steht, denn Christina hat nie gelogen. Du willst es nicht nehmen? Du starrst es nur an? Willst du, dass wir Christinas Botschaft gemeinsam lesen? Nein. Willst du es nicht oder wagst du es nicht? Auf diese Frage antworte ich nicht. Ich verstehe. Dann übergebe ich es der Glut. Sie schauen reglos zu, wie das Kaminfeuer auflodert, lebendig wird, gleichsam erfreut über die unerwartete Beute, wie der gelbe Samt brennt mit bitterem Rauch. Die elfenbeingelben Seiten werden von unsichtbarer Hand geblättert. Plötzlich scheint zwischen den Flammen Christinas Handschrift auf. Die spitzen Buchstaben, die eine inzwischen zu Staub verfallene Hand einst zu Papier gebracht hat. Jetzt werden Buchstaben, das Papier, das Buch zu Asche, der Hand gleich, die einst geschrieben hat. Nur noch schwarze Asche inmitten der Glut, seidig wie Trauerflor aus Moiré. Jetzt kannst du meine Frage beantworten. Es gibt keinen Zeugen mehr, der gegen dich aussagen könnte. Wusste Christina, dass du mich damals am Morgen im Wald töten wolltest? Antwortest du? Jetzt antworte ich auf diese Frage nicht mehr. Gut. Im Raum ist es kalt geworden. Es dämmert noch nicht. Aber durch die halboffenen Fenster ist der frische, ein wenig nach Thymian riechende Hauch des frühen Morgens zu spüren. Ich glaube, dass jetzt alles besprochen ist. Es ist Zeit, dass ich gehe. Wenn du gehen willst, bitte, der Wagen wartet. Möchtest du nicht morgen noch bleiben? Etwas anschauen? Jemanden treffen? Du hast das Grab noch nicht gesehen. Und Nini auch nicht? Ich möchte niemanden und nichts sehen. Ich lasse Nini grüßen. Sie gehen zur Tür. Sie stehen einander gegenüber, ein wenig vorgebeugt, zum Abschied bereit. Beide blicken sich noch einmal im Zimmer um, dass sie, beide spüren es, nie mehr betreten werden. Sieh nur, die Kerzen sind ganz heruntergebrannt. Du hast zwei Fragen erwähnt. Welches ist die andere? Die andere? Die zweite Frage. Aber du hast ja schon die erste nicht beantwortet. Wir beide haben diese Frau überlebt. Du, indem du weggegangen bist, ich, indem ich da geblieben bin. Wir haben überlebt. Feige oder blind, beleidigt oder klug. Jedenfalls haben wir überlebt. Wir sind vor ihr geflohen und haben sie mit unserem Weiterleben verraten. Das ist die Wahrheit. Jemanden überleben, den man so liebte, dass man um seinetwillen auch hätte töten können, jemanden überleben, der einem auf Tod und Leben nahestand. Das ist eine der heimlichen, nicht festzumachenden Straftaten des Lebens. Am Ende zählt die Welt überhaupt nicht, sondern nur das, was in unseren Herzen bleibt. Was bleibt in unseren Herzen? Die zweite Frage. Was wir mit unserer Klugheit, unserem Hochmut und unserer Überheblichkeit gewonnen haben, das ist die zweite Frage. Ob der wahre Inhalt unseres Lebens nicht eben diese qualvolle Sehnsucht nach einer toten Frau war. Im Grunde unseres Daseins lag vielleicht der Sinn aller unserer Handlungen in der Bindung, die uns an jemanden fesselte. Bindung oder Leidenschaft. Nenn es, wie du willst. Ist das die Frage? Ja, das ist sie. Glaubst du auch, dass der Sinn des Lebens einzig in der Leidenschaft besteht, die eines Tages in unsere Herzen, Seelen und Körper fährt und dann auf ewig brennt? Und gilt sie vielleicht gar nicht einer Person, sondern nur der Sehnsucht? Oder gilt sie vielleicht doch einer Person? Immer und ewig nur jener einen geheimnisvollen Person, die gut oder schlecht sein mag, wobei die Intensität der Leidenschaft, die uns an sie bindet, nicht von ihren Eigenschaften und Handlungen abhängt. Antworte, wenn du kannst. Warum fragst du mich? Du weißt genau, dass es so ist. Sie mustern einander von Kopf bis Fuß. Sie gehen wortlos die Treppe hinunter. Diener eilen ihnen entgegen mit Kerzen, mit dem Mantel und dem Hut des Gastes. Auf dem weißen Kies vor der Flügeltür knirschen Wagenräder. Sie verabschieden sich wortlos voneinander, mit stummem Händedruck und verbeugen sich tief. Bist du jetzt ruhiger? Ja. Ich bin ruhiger, Nini. Entlang der Gemälde gehen sie zusammen auf sein Zimmer zu. Vor dem leeren Fleck, der den Platz vor Christinas Porträt anzeigt, bleibt der General stehen. Jetzt kannst du das Bild wieder zurückhängen. Ja. Das hat keine Bedeutung. Ich weiß. Gute Nacht, Nini. Gute Nacht. Die Amme reckt sich in die Höhe und macht mit ihrer kleinen Hand, an deren Knochen die Haut gelb und faltig klebt, das Kreuzzeichen auf der Stirn des Greises. Sie geben sich einen Kuss. Es ist ein ungeschickter, kurzer, merkwürdiger Kuss. Wenn ihn jemand sähe, müsste er lächeln. Aber wie jeder Kuss ist auch dieser eine Antwort. Eine unbeholfene, zärtliche Antwort auf eine Frage, die nicht in Worte zu fassen ist. Sie hörten Die Glut von Sándor Máról aus dem Ungarischen von Krisztina Virág. Hörspielbearbeitung Sebastian Goy. Musik Georges Kurtak. Mit Thomas Holzmann als General, Rolf Beusen als Konrad, Doris Schade als Nini sowie Susanne Lothar, Walter Renneisen, Heinrich Gieskes, Hans-Peter Hallwachs, Peter Fitz, Philipp Schepmann, Timo Glosemeier und als Erzähler Michael König. Ton und Technik Kai Schröter, Werner Klein und Karin Beaumont. Regieassistenz Michael Bachmann. Regie Walter Adler. Produktion Saarländischer Rundfunk, Hessischer Rundfunk und Radio Bremen 2000.